لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Bitte vielleicht auch oben schreiben: Unterricht Arabisch Deutsch. Nicht, dass jemand reinkommt und dann hört man nur Arabisch, dann denkt man, das ist nur auf Arabisch. Auf jeden Fall, wir machen weiter, inshallah, von Riyad al-Salihin, die Erklärung von Riyad al-Salihin. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. الباب الذي نتكلم عليه هو باب التمسك بالسنة والحث على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب، أتى بالآيات الدالة على الأمر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس السنة بمعنى الأمر المستحب الذي يفهمه الكثير من الناس، إنما هنا السنة أي الأمور العامة في فهم الدين وفي تطبيق هذا الدين. فأتى المؤلف أولا بآيات القرآن، ثم أتى المؤلف بالأحاديث الدالة على ذلك، ثم أتى المؤلف رحمه الله تعالى ببعض السنن، ببعض السنن التي تدل على عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحث على الالتزام بها. مثل هذه المسألة، يعني لو قيل هل هذه مسألة يعني هي أهم من مسائل الدين؟ ليست من أهم مسائل الدين، لا شك في المسألة ليست من أهم مسائل الدين، وإنما في هنا يبين المؤلف أن كل صغيرة وكبيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة لهذه الأمة. ولذلك يا أخوة في ديننا ما في قشور ولب، إنما الدين كله لب، والدين كله مهم، ولا شك أنه في أهم، يعني في مهم وفي أهم وفي أكثر أهمية. ولكن مثل هذا الباب، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم احتملت مسائل الطعام والشراب والصلاة ومسائل العقيدة وكل المسائل المتعلقة بحياتنا، مثل هذا الباب بارك الله فيكم، وهو مسألة لعق الأصابع بعد الأكل. طبعا في لعق الأصابع بعد الأكل يجب أن نفهم هنا، يعني هل مثلا لو إنسان أكل بالملعقة ولا مد إيده بأصابعه، هل ينعق الأصابع؟ لابد من الفهم هنا، بل الفهم هنا هو إذا أكل بيده فإنه قبل ما يأكل بيده يغسل يديه، وثم إذا أكل بيده في آخر شيء قبل ما يأخذ المنديل، قبل ما يمسح بالمنديل. وانتبهوا هنا مسألة مهمة، سبحان الله، في مسح بالمنديل يعني نظافة فيه، وليست القضية فقط تأكل وخلاص. قبل ما يمسح بالمنديل يلعق الأصابع، هناك من يقول اليوم أنه لحق الأصابع فيه فائدة، قالوا أنه في من الأصابع في مادة موجودة بالأصابع، طبعا أنه هذا علميا مثبت غير مثبت الله أعلم ترى، يعني وأنا أتكلم سمعا ونقلا عن بعض العلماء، كما الشيخ ابن عثيمين يقول مثل هذا الكلام، والذي يعني نشر هذه المسألة هو الزنباني من اليمن، نشرها كثير من الناس أنه فيه الأصابع، منهم يقول فيه شعاع يخرج، والشعاع ماذا يفعل وكذا، الله أعلم بقى، يعني العهدة على الرواة، ولكن يا أخوة ليس كل ما يقال يصدق، وللأسف في هناك عند بعض العاملين، وأقول بصراحة هناك عند بعض المتكلمين في مسائل الإسلام والعلم الحديث هناك مبالغات كثيرة كثيرة، يعني مبالغات وحقيقة يعني أحيانا تجعلك يعني تفقد الثقة بالذي يتكلم أمامك، فلا يبالغ الإنسان، لا يبالغ، يعني تصور أنه وصل الأمر في بعضهم أنه يريد في كل مسألة، يريد في كل مسألة أن يدخل فيها القرآن، فلو أتوا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات وقالوا لا نحن أخطأنا في هذا الأمر، فإذا لازم أن نقول أنه أيضا الذي قلناه عن القرآن خطأ، تنتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. على كل الأمر بالأكل بالأصابع فيه حكمة، فيه حكمة، من أهم الحكم أن الإنسان لما يأكل من عمل يده يشعر بهذه النعمة العظيمة، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه اليد، طبعا الإنسان المؤمن يأكل باليمنى لا يأكل باليسرى، يأكل باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم الغلام قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك، فالإنسان اللي كان في صحن صح صفحة هي تسمى إما صفحة أو صحفة توضع فيأكل مما يليه يسمي الله، وبعد ما ينتهي يلعق الصحن ويلعق أصابعه ثم يغسل أو يمسح بالمنديل، يعني ما يتركهم الله هكذا، إنما يغسل ويمسح بالمنديل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يدري في أي الطعام البركة، يعني قد يكون في هذا الذي لعقه آخر شيء فيه البركة، قد يكون كل هذا، وينتبه الإنسان أنه يسمي الله سبحانه وتعالى لما يأكل، لأن الشيطان يكون معه، انتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني كل ما بدك تعمل شيء الشيطان يحضره، يحضره، طبعا الشيطان لا شك أنه يعني سيوسوس للإنسان وسوسة تؤدي بالإنسان إلى المهالك، وانتبه هنا يخطئ الكثير لما يظن أن الشيطان دائما يطلب من المسلم أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، الحقيقة غير صحيح، قد يطلب منه الشيطان أن يزيد في العبادة، يطلب منه يزيد حتى يأتي ببدعة، هو البدعة أشد من الحرام، لأن البدعة تغيير لدين الله، فلذلك بارك الله فيكم الشيطان لما يحضر الإنسان يجب الشيطان أن يتقوى على الشيطان بأنه يسمي الله سبحانه وتعالى، فإذا سمى الله الشيطان بعد عنه، وإذا أكل الشيطان لأنه سمى الله الشيطان يبعد عنه، فإذا انتهى ولعق أصابعه ولعق الصحفة أو الصفحة فإنه قد يكتب له الله سبحانه وتعالى البركة في ذلك الأمر، ثم يمزح بالمنديل، وإذا وقع منه شيء، إذا وقع منه شيء إذا استطاع أنه يذهب الأذى عنه جيد، أما والله مثلا وقع منه شيء ما يستطيع أبدا يذهب الأذى، فهذا خلاص يرفعه يرميه معلش، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى، شو الأذى؟ هو الوسخ والقذارة التي قد تحدث إذا وقعت اللقمة على الأرض، فإذا كانت شيء كثير جدا خلاص ما يستطيع يأكلها، أما إذا كانت شيء بسيط أو كان المكان اللي وقعت فيه مو قذر أما إذا وقعت في مكان قذر وكان ما يستطيع خلاص فيترك، خاصة في مثل زماننا. يعني ممكن تكون في الشارع والشارع كله ماء والله، بتوقع وتشوفها كلها صارت سوداء تسميك الأذى، ما لم تستطيع. فإذا شال الأذى نعم. فنفهم بارك الله فيكم مثل هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. Hadith bei mir 160, Kapitel natürlich Empfehlung oder Befehl mit der Festhaltung an die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist die Methode und die Art und Weise, wie man die Religion praktiziert. Wenn man sagt, du musst dich an die Sunna halten, das wird Sunna hier, ist die Religion. Das heißt nicht, barakallahu fikum, wie manche denken, dass die Sunna hier die empfehlenden Handlungen sind hier die Religion insgesamt. Und wir haben über verschiedene Themen gesprochen hier, wie der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam al-Nawawi, das angefangen hat. Und zwar, er hat erstmal die Ayat geholt, dann die Hadithe, die als Basis sind, dass man die Sunna praktiziert und an die Sunna festhält. Und dann hat Imam al-Nawawi verschiedene Beispiele geholt für die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sich daran hält. Und immer wenn du dich an die Sunna hältst, dann bekommst du mehr Ajr und du wirst stärker im Glauben. Und hier haben wir ein Thema. Und zwar, das hat mit dem Essen zu tun. Das heißt, die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beinhaltet ein Spektrum des Lebens in allen Bereichen, von Toilettengang bis zu wichtigsten Themen deines Lebens, ist alles drin. Es gibt Regeln bei uns im Islam. Alles ist geregelt. Wie du isst, wie du schläfst, wie du gehst, wie du sitzt, wie du stehst, wie du redest. Alles ist in der Sunna, als Empfehlung. Damit man der Beste wird, wenn man die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert. Hier, barakallahu fikum, eine Überlieferung von Jabir, radhiyallahu anhu. Jabir erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam empfohlen hat, nach Beendigung der Mahlzeiten, nach dem Essen, die Finger und die Teller abzulecken. Er fügte hinzu, ihr wisst nicht, in welchem Teil der Speise Segen steckt. Eine andere Version bei Muslim lautet, wenn einem von euch ein bisschen auf den Boden fällt, soll er ihn aufheben, ihn vom Staub oder Unreinheit reinigen und ihn essen. Und ihn nicht dem Satan lassen. Auch sollte er seine Hände nicht mit einem Tuch abwischen, ohne die Speise Reste von seinen Fingern abgeleckt zu haben. Denn er weiß nicht, welcher Teil der Speise gesegnet ist. In einer anderen Version. Der Satan kommt zu euch bei allen Gelegenheiten. Sogar wenn ihr beim Essen seid. Und wenn jemand von euch einen Bissen verliert, soll er ihn aufheben, ihn von Staub oder von Schmutz reinigen, ihn essen und ihn nicht dem Satan lassen. Das hat mit dem Essen zu tun. Das hat mit dem Essen zu tun, barakallahu fikum. Und zwar, wie ich schon erzählt habe, das ist ein Thema der Sunna. Das ist ein Thema der Religion. So, wenn du deine Finger nach dem Essen ableckst, dann gehört das zur Religion. Und hier aufpassen. Sagt man ja, wie soll ich meine Finger lecken, wenn ich mit Löffel gegessen habe? Das geht hier darum, wenn man mit den Händen isst. Aber wenn man mit der Hand isst, dann sollte man die Hände davor waschen. Und richtig reinigen, auch Seife benutzen. Und heutzutage, Alhamdulillah, den muslimischen Ländern, wenn man mit den Händen isst, dann gibt es immer vor dem Essen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein Waschbecken und dort gibt es Seife und du kannst deine Hände waschen, oder die bringen dir ein Tuch und mit Seife und mit alles, und dann wäschst du deine Hände, bevor du isst, mindestens deine rechte Hand. Weil wir mit der rechten Hand essen. Es gibt Regeln für uns Muslime, wie wir essen, was wir essen und was wir genau betrachten sollen, wenn wir essen wollen. Der Prophet hat das einem Kind beigebracht. Er hat ihm gesagt, ja, Ghulam, Jüngling, Jüngling, Semillah. Das heißt, wenn du isst, dann sag Bismillah. Aufpassen, nicht Bismillah Rahman Rahim, sagt man vor dem Essen, sondern nur Bismillah. Sag Bismillah. Und dann iss mit deiner rechten Hand. Und iss von der Ecke vor dir. Normalerweise auch früher war das überall so. Man hat für die ganze, für alle einen großen Teller gemacht. Und die essen, jeder isst von seiner Ecke. Aber heutzutage natürlich, weil die Firmen mehr Gewinn machen wollen, Teller und Löffel und Gabel und so weiter, dann haben die mehr Geld. Weil, und jeder nimmt für sich selber. Manche natürlich, die ekeln sich, die anderen essen von hier, und manche reden von Krankheiten und ich weiß nicht. Ich meine, aber ich habe etwas gemerkt übrigens, und sage ich euch ganz ehrlich, in den Ländern, in denen die Leute so, sage ich, vorsichtig sind, wegen Gesundheit und sowas, sind die schlimmsten Krankheiten. Und subhanallah, die Übertragung von Krankheiten ist am schnellsten. Und schaut mal, die schlimmsten Krankheiten, die sind nicht in Afrika, wo man sagt, ja, die Leute sind nicht so entwickelt, oder in Asien, sondern die sind in USA und in Europa. Und das kann man beweisen, ja, das ist die Sache ist klar. Jetzt auch die Schweinegrippe, die kam nicht aus Zimbabwe oder aus Mongolei. Ja? Deshalb, subhanallah. Deshalb, barakallahu fikum, wir sind Muslime und wir, alhamdulillah, rabbil alamin, wir haben Vorkehrungen, damit wir nicht krank werden. Aber wenn wir an unsere Religion halten, dann machen wir zwei. Erstmal Vorkehrungen, die Menschen kennen, und dann auch, dass wir auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und unsere Religion praktizieren. Was ist der Sinn, dass man die Finger ableckt? Der Sinn ist, manche sagen, pass auf, das ist auch wichtig hier. Manche sagen, wenn man die Finger leckt, dann kommen Strahlen von Fingern auf Lippe oder von Lippen Strahlen. Ich meine, ist das zu belegen? Kann ich euch nicht sagen. Ich will nicht ja sagen und nein sagen. Aber da sollte man aufpassen. Nicht jedes Wort, was man hört, sollte man sofort erklären und erzählen. Weil heutzutage wir eine Gruppe von Menschen haben, die wollen den Islam mit dem Koran, mit Wissenschaft verbinden. Auch wenn das nicht zu verbinden ist, wenn das nicht zu vereinbaren ist. Und du hörst, Bei jedem Thema versuchen sie zu sagen, ja, das steht auch im Koran. Das sollte man nicht tun. Das sollte man nicht tun. Das ist belegt, ja, dass wir im Koran viel Wissenschaft haben und dass wir wissenschaftliche Tatsachen im Koran haben. Ja, aber nicht übertreiben. Und manche wirklich übertreiben. Und manchmal, ich meine, du willst diese Leute auslachen. Und das ist wie sozusagen Geld verdienen geworden. Bei jedem Thema, ja, das steht auch bei uns im Koran. Ja, das steht bei uns auch im Koran. Ja, das steht auch bei uns im Koran. Soll man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Weil wenn diese Leute sagen, das steht im Koran, das steht im Koran. Und nach 5 Jahren kommen die Wissenschaftler und die sagen, ja, unsere Theorie war falsch. Dann sollen wir automatisch sagen, auch was im Koran stand, falsch wäre. Deshalb, als Schutz für Religion, als Schutz für unser Islam, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und nicht übertreiben in solchen Themen. Auf jeden Fall, einer hat erzählt, dass die Mediziner gesagt haben, wenn man isst, dann kommt von den Fingern Strahl und das tötet die Bakterien und sowas. Kann man das belegen, beweisen? Allahu alam, ich kann euch nicht sagen. Deshalb soll man aufpassen. Aber für mich zählt die Religion in diesem Zusammenhang. Allah hat uns eine rechte Hand gegeben und eine linke Hand gegeben. Und diese Hand, die ist so aufgebaut, nicht umsonst. Nicht umsonst. Sondern es gibt eine Funktion für die Hand. Und dass du mit deiner Hand isst, das ist, wenn du auch deine Lippen berührst mit deiner Hand, dann hast du das Gefühl, hier bestätigst du dich selber. Dass du weißt, ja, ich arbeite und ich kaufe mein Essen oder ich mache mein Essen mit meiner Hand. Das ist dieser Sinn, diese Wirkung für einen Menschen, dass er das Gefühl hat, ich lebe, ich mache etwas. Ich habe mit dieser Hand gearbeitet und ich habe mit dieser Hand gegessen und ich bin dankbar. Ich weiß nicht, wo der Segen ist, deshalb auch lege ich meine Hände. Wenn man natürlich mit der Hand gegessen hat, aber wenn du mit Löffel gegessen hast und du hast gar nicht berührt, dann kannst du Löffel lecken, ablecken, kein Problem. Und den Teller zuletzt vielleicht mit deinem Finger lecken. Aber da kannst du nicht die Finger lecken, wenn gar nicht drauf ist. Weil manche Leute, du merkst ja, der isst mit Löffel, der hat gar nicht mit der rechten Hand berührt und am Ende leckt er die Finger. Ja, warum? Sagt ja die Baraka. Aber die Baraka ist, wenn Essen drauf ist. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, du sollst nicht mit Handtuch oder mit dem Tuch deine Hände abwischen, bis du das abgeleckt hast. Das bedeutet, das ist nochmal Sauberkeit. Das heißt, vor dem Essen waschen, nach dem Essen auch waschen, weil früher die haben ein Tuch geholt und du wäschst deine Hand oder Tuch, die machen das nass und dann tust du deine Hand und du wischst das ab. Wenn ein bisschen, wenn etwas vom Essen auf den Boden fällt, dann nimmst du das und du machst, was von Schmutz weg ist, und dann kannst du weiter essen. Pass auf aber, das ist jetzt, wenn du zum Beispiel an einem Tisch sitzt und der Tisch ist sauber, oder zum Beispiel an einem Platz sitzt und das ist sauber, du kannst den Schmutz und den Staub wegmachen. Aber wenn das, zum Beispiel, wenn du auf der Straße bist und alles ist überhaupt, das geht in Schlamm, da kannst du nicht mehr. Dann hier ist anders. Aber warum sollte man auch hier verstehen, was hier gemeint wird? Wir wissen nicht, wo der Segen ist, weil wenn du isst, dann gibt es Segen im Essen. Du merkst, manche Leute essen sehr viel und es gibt keinen Segen bei ihnen. Und manche Leute essen wenig und es gibt Segen. Und manchmal der Segen ist bei letzten Tropfen vom Essen oder vom Trinken. Und das ist hier der Sinn. Der Sinn ist nicht jetzt, dass wir sagen, das ist ein Hauptthema der Religion, mit den Händen zu essen. Du kannst auch mit Löffel essen, du kannst auch mit Gabel essen und du kannst ganz normal essen oder in deinem eigenen Teller essen, kein Problem. Aber das geht nur darum, dass die Religion sich beschäftigt hat, auch mit solchen Themen, die für uns Menschen eigentlich sagt man, das ist ganz normal. Dann das als Regel für unser Leben ist, Wallahu ta'ala ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختون قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إما يخطب الخطب الدائمة مثل خطبة الجمعة خطاب العيد، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، هذه راتبة. وكان يخطب أحيانا خطب عاربة عاربة، يعني يحدث شيء فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يتكلم في الناس. فلذلك على الأئمة والدعاة إذا رأوا شيء مهم بين المسلمين أن يتكلموا عليه، حتى يبينوا للأمة. في كثير من الناس ما يعرف كيف يتفاعل أو يتعامل مع بعض القضايا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع القضايا التي تحدث. مثلا يصير شيء يطلع النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر يتكلم فيه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عامل صدقة، فرجع عامل الصدقة فقال له هذا لي وهذا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم نستعمله على العمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أو لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى له أم لا. كان جلس بيت أبوه وأمه، كان أبيه وأمه كان يهدى لهم؟ لا، فلا يقول إذا أعطوك شيء جيبه كله وتضعه في بيت مال المسلم، ما تأخذ لك، لأنه هذا يعتبر رشوة. أو مثلا في قصة بريرة لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال أن بعض الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله في مسألة الولاء والعتق، اشترطوا أن يكون لهم الولاء إذا اعتقوا بريرة. في مسألة المرأة المخزومية صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، كثير. وهذه بارك الله فيكم كلها يعني الأمور العارضة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم المهمة. فقال ابن عباس رضي الله عليه قال قام فينا خطيبا خطبة عارضة من الخطب، فقال إنكم محشورون أي ستجمعون في صعيد واحد ليس فيه لا جبال ولا أودية، صعيد واحد ولا في شجر ولا في شيء، حفاة يعني ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا شيء، عراة ليس عليهم كسوة ولا ثياب، غرلا يعني غير مختونين، وليس معكم لا مال ولا شيء، هكذا كما خلقكم، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما ولدتك أمك هكذا. قالت عائشة لما سمعت هذا الكلام قالت واسوأتها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الأمر أعظم، ما اهتموا بهذا الأمر الآن. تصور انظروا بس للناس، سبحان الله، انظروا الآن لما تأتي مرأة كيف ينظر إليها أو رجل كيف ينظر إليها، فسيكون عراة ولن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الموقف أعظم من الإنسان يريد أن ينظر لذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه. حتى الرسل ذلك اليوم ما في، تقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى الرسل ما تتكلم، ما تتكلم. تذهب الناس إلى آدم عليه السلام ويقول اللهم سلم سلم، ما علي اليوم نفسي، كل واحد، إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة المقام محمود الشفاعة مشهورة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يكسى إبراهيم، وهذا ليس فيه أفضلية على الإطلاق، وإنما هذه خاصة لإبراهيم عليه السلام، كما أنه خاصة لموسى كلم الله، خاصة لعيسى أنه أتى من غير أب، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشفيع يوم القيامة والذي سيأخذ المقام محمود. وفي الحديث دليل على أن الناس سيكسون يوم القيامة، وفيه إشارة إلى الختان، إشارة إلى الختان. طبعا الختان بارك الله فيكم بالنسبة للرجال واجب، وبالنسبة للنساء مستحب، وطبعا اختلف أهل العلم فيه، هناك من قال بالوجوب، هناك من قال بالاستحباب، وهناك من قال بالجواز. هو جائز أصلا وليس واجبا، ومستحب لبعض النسوة على الطرق الشرعية الصحيحة، وليس الختان الفرعوني اللي يعرفه الناس. ختان الإسلام هو شيء جيد للمرأة وللرجل، وهو طبعا تحت الأمور الطبية، طبعا العالم بهذا الأمر يعرف. الشاهد أصلا من هذا الحديث ليس كل هذا، الشاهد شغل أخرى هو الذي سيأتي بعده، وهو يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني يؤخذ بهم ذات الشمال من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في ثلاث روايات بارك الله فيك، أمتي وصيحابي أصحابي. ما المقصود هنا؟ يعني من أمتي، يعني يؤتى بناس من أمتي حتى يردوا النبي صلى الله عليه وسلم الحوض حتى يشربوا، فيؤخذ بهم ذات الشمال يؤخذوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمة قومي. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر دعوته وشفاعة لأمتي يوم القيامة، يقول ما تدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، ولا يعلم ماذا يفعل الناس، ولا يعلم يوم القيامة كيف سيكون الحساب بالنسبة لكل شخص. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. سبحان الله. طبعا بعض الناس أخذ هذا ليطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، الروافض أخذ هذا ليطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم. ولا شك بارك الله فيكم أنه هذا كذب، هذا كذب. إنما هذا الحديث في بعض الناس الذين غيروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم هذا الحديث ينطبق عليهم هم وليس على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله في القرآن. إنما القصد هنا أن رجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تمسكوا بسنته، بل ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، وما تابوا من بدعتهم وغيروا دين الله سبحانه وتعالى وما تابوا منه، فإنهم سيؤخذون ذات الشمال لهذه المسألة. فإذا الذي لا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. هذا هو المعنى من هذا الحديث بارك الله فيكم. وكما ذكرت لا يزالون، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم، يعني خالفوك وتركوا أمره. طيب هل الصحابة خالفوه وتركوا أمره؟ أبدا، إنما الذين خالفوه هم الذين خالفوا الصحابة رضوان الله عليهم، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث 165 by euch by mir ist 169. Wir haben vier Ziffer Unterschied. Und zwar Ibn Abbas رضوان الله عليه sagte: Eines Tages erhob sich der Gesandte Allahs, um uns eine Predigt zu halten, und sagte: O ihr Leute, ihr werdet vor Allah versammelt werden, barfuß, nackt und unbeschnitten, an dem Tage, an dem wir den Himmel wie eine Schriftrolle zusammenrollen. Da werden wir so, wie wir die erste Schöpfung anfangs hervorgebracht haben, sie wieder stehen lassen. Dies ist für uns ein bindendes Versprechen. Wir werden es wirklich erfüllen. Dann fuhr der Gesandte Allahs fort: Wahrlich, der Erste, der am Tag bis am letzten Tag bekleidet wird, ist der Prophet Abraham, sallallahu alaihi wasallam. Und einige aus der Mitte meiner Volksleute werden auf die linke Seite gebracht. Dann werde ich sagen, oh Allah, sie sind meine Gefährten. Und mir wird gesagt werden, du weißt nicht, welche Neuerung sie nach dir verübten. Und dann will ich wiederholen, wie ein frommer Diener, niemals habe ich zu ihnen etwas gesagt, außer was du mir zu sagen geboten hast. Betet Allah meinen Herren und euren Herren an. Ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte. Als du mich jedoch abberufen hast, warst du der Wächter über sie. Und du bist Zeuge über alle Dinge. Wenn du sie bestrafen willst, so sind sie wahrlich deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, so bist du wahrlich der Allmächtige, der Weise. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, fuhr fort, es wird mir gesagt werden, sie sind von dir abtrünnig geworden, seitdem du sie verlassen hast. Natürlich, die Übersetzung ist nicht gut sowieso, das habe ich euch immer gesagt. Diese Übersetzung von Bavaria, Züli, Riyad, Salihin, ist manchmal schrecklich. Aber, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ich meine, Ramat khair min al-Ama, dass man augenkrank ist, ist besser als blind zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Die Sache ist so, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Reden gehalten oder Predigt gehalten, nicht nur zum Freitag und nicht nur zu Festgebeten, sondern auch manchmal Reden gehalten, die nicht regelmäßig sind. Regelmäßig ist Freitag, Festgebete, ist es da, um Regen zu bitten, oder Kusuf, Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, oder Arafah und so weiter. Aber es gibt andere Reden, die der Prophet Muhammad zusammen gehalten hat, die waren allgemein. Das heißt, passiert etwas in der Nation, passiert etwas mit Muslimen, dann erhob sich der Prophet Muhammad und machte eine Rede. Und das ist wichtig für die Imame, für die Uat, für die Islamaufklärer, für die Ulama, die Wissen, die Gelehrten, dass sie, wenn sie etwas merken, das wichtig ist, dass sie allgemein reden. Der Prophet hat das ein paar Mal erzählt und gemacht und damit er etwas erklärt. Zum Beispiel, jetzt passiert etwas mit Muslimen und die Muslime erwarten, eine Stellungnahme von den Leuten, die die Religion kennen. Was sollen sie tun? Was können sie machen? Und deshalb hier sollte man die Muslime nicht im Stich lassen, sondern mindestens etwas darüber sprechen, wie die Muslime sich zu verhalten haben mit solchen Themen, die neu sind für die Muslime. Der Prophet Muhammad sallam hat diese Möglichkeit genutzt, dass er den Muslimen erklärt, was sie tun und was sie machen. Das soll man allgemein sprechen. Wenn man auch über, zum Beispiel eine Person hat etwas gemacht und da erzählt man allgemein, es ist kein Problem eigentlich in unserer Religion. Aber heutzutage, wenn du das machst, dann bist du hohohoho. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, das ging hier um Al-Hashr erstmal. Al-Hashr ist Versammlung am letzten Tag. Am letzten Tag werden alle Menschen und alle Geschöpfe sozusagen kommen und die werden in einem Tal, alle, das wird so flachem Land, die werden alle stehen. Die werden nackt sein, barfuß sein und unbeschnitten, wie ihre Mütter sie geboren haben. Das wird, als ob du neu geboren bist, aber natürlich in deinem Alter, in dem du gestorben bist und so weiter. Dann warten die Menschen. Was wird passieren? Die Sonne ist nach. Die Leute schwitzen. Die Engel, die Propheten sagen, O Allah, bewahre, O Allah, bewahre. Die Propheten selber sagen, heute möchte ich mich selber retten. Keiner darf etwas sagen und alle haben Angst. Aisha radhiyallahu anha, als sie das hörte, dass die Leute nackt sind, da hat sie gesagt, oh Gott, sozusagen, das ist das Beweg. Werden die Männer die Frauen nicht anschauen und die Frauen die Männer? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, hier, Aisha, Das wird Sie nicht interessieren. Die Sache geht um etwas Größeres als diese Sache. Das geht um Paradies und Hölle dann. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Erste, der bekleidet werden wird, ist Ibrahim alaihi salam. Das heißt nicht, dass Ibrahim alaihi salam besser ist als alle Propheten, nein, sondern das ist eine spezielle Gabe für Ibrahim alaihi salam. Musa alaihi salam wird auch eine spezielle Gabe haben, weil wenn die Menschen auferweckt werden, dann sehen sie Musa. Und das ist, der hat sozusagen die Säule von dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala gehalten. Oder der ist neben der Säule des Thron Allahs. Deshalb, es gibt spezielle Gaben für den Propheten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird natürlich die beste Stellung bekommen, indem er Fürsprache leistet, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen oder mit den Geschöpfen abrechnet. Und hier, das ist alles jetzt, der Prophet erzählt das. Aber wichtig ist was jetzt kommt. Wenn die Menschen am letzten Tag, wenn mit ihnen abgerechnet wird, dann gehen sie zu Wasserbecken von ihren Propheten. Dann kommen Muslime zu Wasserbecken von Propheten, die Engel kommen und die nehmen sie in die Hölle. Dann sagt der Prophet Ummati, es gibt in einer Überlieferung, der sagt Ummati, meine Nation, meine Gemeinde. In einer Überlieferung, der sagt, Usayhabi, das sind wenige von meinen Gefährten. Und in einer Überlieferung, Ashabi, das sind meine Gefährten. Wer wird hier damit gemeint mit meinen Gefährten? Es wird nicht Gefährten wie Abu Bakr und Umar gemeint oder Ali, Radhiyallahu Anhu und andere, sondern das wird hier gemeint von meiner Nation, weil der Prophet sagt, Ummati, Ummati dann. Meine Nation, meine Nation. Erstmal und dann mein Ashabi. Ashabi bedeutet hier nicht die Gefährten, die mit ihm waren, die Allah subhanahu schon versprochen hat, dass sie ins Paradies kommen. Nein, sondern hier mit Ashabi bedeutet die Leute, die meine Religion angenommen haben, die Muslime. So, es werden Muslime in die Hölle kommen. Dann sagen die Engel zu ihm: Du weißt nicht, was sie nach dir gemacht haben. Sie haben ihre Religion geändert. Sie haben sozusagen deine Sunna nicht praktiziert, die haben die Religion nicht praktiziert. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Isa alaihi salam, der sagt, als ich unter ihnen habe ich gesehen, was sie gemacht haben. Als du mich abberufen hast, dann warst du der Zeuge. Du weißt, was sie machen. Das bedeutet, wenn man an die Sunna nicht festhält und wenn man Neuerungen in der Religion bringt, wenn man Schlechtes macht, dann wird man nicht das bekommen, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn Fürsprache leistet. Und hier mit dem Wort Rijal bedeutet nicht im Hadith Männer, sondern das bedeutet Leute. Leute von meiner Nation. Und diese Überlieferung haben Schia oder Köpfe von den Schia missbraucht und ausgenutzt, damit sie gegen die Sahaba von unserem Propheten schlecht reden. Sagen, schaut mal, das ist in eurem Buch, es gibt von seinen Gefährten Leute, die den Islam sozusagen verlassen haben und sie haben die Sunna von ihm nicht praktiziert. Ja, aber das ist eigentlich Beweis gegen sie, nicht für sie. Weil sie die Sunna vom Propheten nicht praktizieren, weil sie gegen die Sunna sind, weil sie die Sunna nicht annehmen. Und hier Ashabi bedeutet, der Prophet sagte zum Beispiel zu Abu Huraira, was hat dein Freund gemacht? Was hat ma fa'ala sahibuka? Das wird nicht hier sein. Das ist im Arabischen hier gesagt. Das wird die Leute, die mit mir waren, die sozusagen die Muslime. Barakallahu fikum, aufpassen. Das ist eine sehr gefährliche Überlieferung für jeden Muslim. Der muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, weil wenn er das nicht macht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, dann barakallahu fikum, wird er viel verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und es ist genug für heute, zwei Hadithe. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. نعم. Ich habe gewusst, dass du mir diese Frage stellen wirst. Subhanallah. أنا علم سيسألني السؤال هذا الرجل. هاي حسبها كرامة. Zähl das Karama auch nochmal. Ich habe gewusst, dass er mir diese Frage stellt. Schau mal, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sagst du nur beim Koran lesen, wenn du am Anfang der Sura bist und außer Sura 9 sagst du nicht Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sura 9, Tauba. Sagst du nicht Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura angefangen hat, Bara'atum min Allahi, das war eine Warnung in dieser Sura. Das war nicht, weil Bismillah ar-Rahman ar-Rahim bedeutet im Namen Allahs des Gnädigen, des Al-Bama. Und hier war das eine Warnung. Auf jeden Fall, jetzt ist das nicht unser Thema. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagt man nur beim Koran lesen oder du schreibst das, wenn du Brief schreibst, Buch schreibst und so weiter. Sonst bei allen anderen Themen, wenn man Bismillah oder Semillah bedeutet, das wird fangen mit Namen Allahs, du sagst nur Bismillah, nur. Beim Essen, beim Trinken, bei Wudu, beim Transportmittel nehmen, Fahrstuhl nehmen, nur. Okay? Na. Im Arabisch. Ja? معلش إذا بدأ بالدرس وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس. لما مت أنا مونتريت أنفينك ساق بسم الله الرحمن الرحيم درس كان problem. تفضل. سمعت أيضا بخصوص لحق اليد أن الإنسان لما يلحق كذا بعض الأنزيمات أو بعض الهرمون في الجسم تعمل كثيرا لبعض النقاط في اليد تفرز هرمونات تساعد على عملية الهرمون. والله هو شيء جميل يعني شوف أنا كل شيء يعني ممكن يعني هل أنت بتعرف نحن عندنا مثلا الأكو بروزور اللي هو يعني بريس بيسموه بريس أكو بونكتور مثل أكو بونكتور بروزور اسمه بريسين فممكن يعني يكون في نقاط معينة لما اللسان بالأمور اللي فيه تلعق الأصبع ممكن هذا يتحرر كله ممكن ولكن أنا ما أريد أنه يبالغ في مثل هذه المسألة هذا اللي أقصده في كلامي أنا لست ضد العلم إنما العلم الصحيح المبني على قواعد سليمة أبدا لا يخالف الدين وشيخ الإسلام يعني كتب كتاب رائع اسمه درء تعارض العقل والنقل يعني نحن ولكن صار في مبالغة. في شيك على الإنترنت أتوقع المؤسسة أخ سوري 55A.net ماذا؟ هاي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن. أنا شوف أنا ما أسميه الإعجاز العلمي. يا أخي لو كان إعجازا لما عرفناه. الصفحة يعني فيها لازم نسميه فلنسمي موسوعة الحقائق العلمية المثبتة من كتاب الله سبحانه وتعالى أما أكثر من ذلك لا يعني صارت المسألة صارت المسألة مثل يعني صارت مثل بيع الخضرة يعني القضية دخلت فيها المكاسب المادية يعني في أحد الأخوان يكتب عن موضوع غذاء القرآن وعنده طائف ولكن هذه هم يشتاء في الأخصائي يعني فيها أشياء والله يا أخي كما ذكرت لك يعني هذا سمعناه كثير هو أول من بدأ بهذه الأمور حقيقة يعني اللي طرحها على الساحة الإسلامية كان الزنداني يعني كان له أو أنا أقول الذي شهرها وبعدين أجا غيره وبعدين أجا غيره والآن يعني طبعا أنا فرحت جدا لما سمعت كلام ناسا في الثقوب السوداء والجواري الكنس وبعدين ناسا طلعت قالت ما في ثقوب سوداء تفضل. سيبها الله يا رب. المهم der Bruder stellt eine Frage und sagt, der hat, oder das ist eine Bemerkung, der hat auf Internetseite gelesen oder gehört von jemandem, der sagt, wenn man die Finger nach dem Essen, die rechten Hand, die Finger von der rechten Hand, ableckt nach dem Essen, dann werden durch dieses Ablecken bestimmte Enzyme in dem Körper ausgelöst. Und wenn sie ausgelöst werden, dann hilft das bei Verdauung. Ich weiß das nicht. Es kann sein. Es könnte sein. Es kann sein, dass das stimmt. Aber mit Sicherheit erstmal, dass man die Finger ableckt nach dem Essen, das ist gut. Und das hat eine gute Sache, entweder medizinisch oder sage ich jetzt charaktermäßig, oder es gibt bestimmt einen Sinn. Aber manchmal kennen wir den Sinn, manchmal nicht. Aber für mich, das genug, dass der Prophet das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann mache ich, inshallah. Mit diesen Bedingungen, was ich gesagt habe, dass man saubere Finger hat und so weiter. Es kann sein auch, ich meine, ich sage nur etwas, ja, wir kennen heute diese Akupressur, sagt man. Es gibt Akupunktur und es gibt Akupressur oder Akupressur, sagt man. Das wird diese mit Pressen oder mit Drücken an bestimmten Stellen des Körpers, und da hat man das probiert. Ich meine, ich kann jetzt bei dir vielleicht eine Stelle drücken, dann, wenn du Kopfschmerzen hast, dann fühlst du dich besser. Oder mit Magen. Du drückst hier zum Beispiel ein bisschen, wenn du Magenschmerzen hast, drück hier zwischen deinem, das ist Punkt 32, nennt man das. Du drückst hier, du lässt ein bisschen drücken, nachher fühlst du, dass das besser geworden ist. Es kann sein, durch diesen Ablecken, durch Speichel und Fingerspitzen, das löst sich eine bestimmte Reaktion im Körper. Allahu Akbar, das kann sein. Aber jetzt bestätigen genau 100%, das können wir nicht. Wir sind für Wissen, aber ich bin nicht für Übertreiben in Wissen. Übertreiben in Wissen ist nicht richtig. Dass man jede Sache mit dem Koran verbindet. Und ich nenne das nicht Wunder im Koran. Wenn wir eine Tatsache, wissenschaftliche Tatsache haben, dann heißt das wissenschaftliche Tatsache im Koran. Und nicht mehr. Nein. Unbeschnitten. Die auch, die schon, also beschnitten waren, die sind unbeschnitten. Du bist, dein Körper wird zu Staub, zu Erde. Dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt deinen Körper zusammenkommen und du stehst vor Allah, wie deine Mutter dich geboren hat. Und du warst unbeschnitten. Werden die alle so alt sein oder? Ja, so alt wie du gestorben bist. Ja, und danach aber, wenn die Leute ins Paradies kommen, die sind alle 33, inshallah. Ungefähr jetzt. Na, so gut. Der Bruder sagt bezüglich Ablecken des Tellers. Wie leckt man des Tellers ab? Mit der Zunge? Nein, sondern mit dem Finger. Also mit deinen Fingern legst du das, und dann legst du deine Finger. Das ist der Sinn eigentlich. Barakallahu fik, Barakallahu khair. Ja, du hast recht. تعرف هو الواحد لما يقول الكلام يظن انه مفهوم اي يظن مفهوم شيء بمنه الاشاره طوال والله مسحه والله فرجينا اللي بده يلعب صيني لا الاولاد الاولاد عملوا هيك الاصل انه يشوف الصحن كبير فيلعقه مكانه هكذا بيده وبعدين يعمل هكذا واذا صحن صغير باصبعته يا من أنجى خيري سبحانك الله بالحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في جبودة جبستنا من إنترنت ما هو حضر الدرس تماما شوف أبو كوثر لسه أنا ما بدأت لسه ما قلت الحمد لله شفتنا لا كان يسخر لا كان يسمع لا لا صح طيب في دفوذة إيش بس أنا من تنت إن شاء الله إن لحظة بس دقيقة إن ذي فيلم اللي وتم سواء هل بشتون ده إن هل بشتون ده وده فين فطسي وده إذا بتسوق بس فنسي شو إن شاء الله ما هم في فايتا متطرف خاجن بارك الله فيكم جزاك الله خير إذا كنت أعرف خاجن عندي أدمن شكل دي أدمن فون بلاجن وده مهما تسمى تسو وده مهم في فيدا أوف اوكي دان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته